B4. Was machen Sie gern, Herr? Ullmann. Ich heiße Uwe Ullmann. Nun, ich schwimme gern, fahre auch gern Fahrrad und ich spiele gern Fußball. Sehr sportlich. Tanzen Sie auch gern? Gehen Sie gern in die Disco? Ach nein, das nicht. Das mache ich nicht so gern. Und wie ist es mit Kino? Ja, natürlich. Ich gehe gern ins Kino. Aber Entschuldigung, es ist spät und ich muss in den Supermarkt. Gehen Sie gern einkaufen? Einkaufen? Oh nein, überhaupt nicht. Aber das muss sein. Ich brauche Milch und Brot und so weiter. Sie wissen schon.